haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mann im Hotel. Als der Mann mich anrief, döste ich gerade unter meinem Schreibtisch und dachte an den nächsten Sommer. Es waren sonnige und warme Gedanken, genau das Richtige in der Zeit der tiefliegenden Nebeldecken. Mein neuer Klient lebte in einem Hotel. Es hatte 3 Sterne und keinen besonders guten Ruf. Ich ging dennoch hin. Die Hotelbar war ruhig und mein Klient ratlos. Ich würde Ihnen gerne sagen, wer ich bin, aber das geht leider nicht. Ach, hören Sie doch auf mit dem Agentenmumpitz. Das will heute niemand mehr sehen. James Bond ist eine Antiquität. Ich hingegen kann Ihr Geld gut gebrauchen. Geld spielt keine Rolle. Finden Sie heraus, wer ich bin. Auch das noch. Vermutlich sind Sie ein Mann in der 3. Midlife-Crisis und träumen davon, dass eine 20-jährige Schönheit mit Ihnen Rumba tanzt. Das kann schon sein. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass ich gerne getanzt habe. Von was reden Sie? Von Ihrem früheren Leben? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich gebe Ihnen 3 schöne Tausender. Und danach sagen Sie mir, ob Sie mich mögen. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ich mag Sie nicht. Aber die 3000er sind ein gutes Argument, um noch eine Weile hier zu bleiben. Darauf trinken wir einen. Ich weiß zwar nicht, was ich früher gerne getrunken habe, aber jetzt ist mir nach einem Bourbon. Der Mann wurde mir ein wenig sympathischer. Er bestellte uns hier einen Whisky und schob mir routiniert ein Bündel Banknoten zu. Die Frau hinter der Bartheke lächelte gierig. Wie von selbst sprang ein Knopf ihrer Bluse auf und wie von selbst färbten sich ihre Lippen röter als ein Sonnenuntergang. Mein Klient reagierte nicht auf das Angebot und prostete mir zu. Als unsere Gläser leer waren, füllte er die Bar mit Konversation. Vor 2 Tagen erwachte ich in einem Park, ganz in der Nähe. Ich lag auf einer Bank. Neben mir lag eine Tasche voll Geld. Ich fror, fühlte mich elend und verlassen. Das übliche Pennerschicksal. Ungewöhnlich ist nur die Tasche voller Geld. Genau. Aber nicht nur das. Ungewöhnlich ist auch, dass ich mich nicht daran erinnern kann, wer ich bin, wie ich heiße, wo ich wohne und der ganze verdammte Rest. Mein ganzes Leben ist mir rätselhaft. Das passiert mir auch manchmal nach einer durchzechten Nacht. Mir ist das noch nie passiert. Soweit ich mich erinnern kann. Aber das ist es ja. Ich erinnere mich an nichts. Gestern und vorgestern sind mir präsent. 2 Tage, mehr nicht. Der Rest ist Leere. Weshalb gehen Sie nicht zur Polizei? Vielleicht vermisst Sie jemand. Und wenn die Polizei mich vermisst? Verstehe. Die Tasche voll Geld könnte von einem Raubüberfall stammen. Vielleicht haben Sie vor lauter Glück den Verstand verloren. In Illustrierten liest man manchmal, dass Geld nicht glücklich macht. Ich weiß es nicht. Das Geld könnte mir gehören. Ich könnte es aber auch geklaut haben. Sie sollen das herausfinden. Ich möchte wieder eine Vergangenheit haben, egal was für eine. Ich bin auf alles gefasst. Unter welchem Namen haben Sie sich im Hotel eingetragen? Boris Becker. Und das haben die Leute akzeptiert? Es ging ganz gut. Ich glaube, in diesem Hotel legt man keinen großen Wert darauf, die Gäste genauer zu kennen. Vermutlich hätten sie mir auch ein Zimmer gegeben, wenn ich mich als Martina Hingis eingetragen hätte. Ich riet meinem neuen Klienten, sich möglichst unauffällig zu verhalten und die meiste Zeit auf seinem Zimmer zu verbringen, bis ich erste Anhaltspunkte über seine Identität in Erfahrung gebracht hatte. Da der Mensch von Natur aus träge ist, versuchte ich es zuerst an der Rezeption. 100 Franken sind nicht sehr viel. Wie bitte? Mit einem 100er kann ich mir eine nettere Dame ausleihen, wenn es sein muss. Ich nehme ja nicht an, dass Sie mich ausleihen möchten. Informationen sind teurer als nackte Körper. Wir leben schließlich im Informationszeitalter. Mich interessiert Boris Becker. Interessanter Mann. Seine Rückhand hat mir immer imponiert. Leider stehe ich nicht sehr auf Rothaarige. Ich dachte mir an den Boris Becker hier im Hotel. Ist auch nicht mein Typ. Seit 40 Jahren arbeite ich jetzt schon hier. Mein Traummann ist immer noch nicht aufgetaucht. Meine Schwester, die lebt in Wien, sie hat ihren Traummann vor 30 Jahren kennengelernt. Seit 28 Jahren ist sie wieder allein. Sie ist bei mir zu Besuch. Sie schweifen ab. Erzählen Sie mir etwas über Boris Becker, Variante Mittelklasse-Hotel. Bei der heutigen Flaute in der Hotellerie nehme ich jeden Gast. Sogar Ihnen würde ich ein Zimmer vermieten. Danke. Ist Ihnen an Becker etwas aufgefallen? Er sah aus, als käme er gerade aus einem Bürgerkrieg zurück. Seine Kleidung war voller Ruß und Blut. Sein Gesicht verletzt. Auch an einem Arm hatte er etwas. Aber er hat im Voraus für eine Woche bezahlt. Ist Ihnen in den letzten Tagen sonst noch etwas aufgefallen? Die Frau da drüben. Sehen Sie sie? Die sitzt seit Tagen in der Hotelhalle herum und starrt alle Männer an. Auch diesen Boris Becker. Ist nicht gut. Sie vertreibt mir die Gäste. Ich näherte mich der Frau. Sie tat so, als würde sie Zeitung lesen, hatte aber ein faustiges Loch in die Zeitung gemacht. Es sah aus wie in einer peinlichen Krimikomödie. Sie wurde nervös, als ich mich neben sie setzte. Bitte nicht. Ich kriege Durchfall, wenn ein Mann mir zu schnell zu nahe kommt. Ich bin eher ein romantischer Typ. So sehen Sie auch aus. Bei Kerzenlicht denken Sie ans Kinderkriegen und bei Sonnenaufgang an die Alimente. Und dazwischen brennt das Bett lichterloh. Nein, nein, bei mir geht alles nur mit Gefühl. Ich kann nicht mit Männern schlafen, die ich nicht liebe. Und deshalb sitzen Sie hier herum und starren Löcher in Zeitungen? Nein, das gehört zu meinem Beruf. Ich bin Privatdetektivin. Da errötet der Berufsverband aber gewaltig. Also, ehrlich gesagt, habe ich erst einen Kurs besucht und jetzt bin ich am Üben. Ich beobachte Menschen. Ich möchte herausfinden, was sie umtreibt. Sie zum Beispiel. Sie sehen aus wie ein Ehebrecher. Oh, keine Angst, ich verurteile das nicht. Och, bitte geben Sie mir recht. Und wie sieht in Ihren Augen der Mann aus, mit dem ich vorhin an der Hotelbar saß? Gefährlich. Der sieht aus wie ein Mörder. Dem würde ich nicht trauen. Irgendwie erinnert er mich an ein Fahndungsfoto, das ich kürzlich gesehen habe. Es muss in der Zeitung gewesen sein. Genau so etwas hatte mir noch gefehlt. Wenn das Geld aus einem Banküberfall stammte und Boris Becker mich damit bezahlt hatte, konnte der Fall damit enden, dass ich die sauer verdienten Tausender der Staatskasse abliefern musste. Es war zum Losheulen. Das tat ich dann auch. Meine Berufskollegin suchte daraufhin das Weite. Ich ging in ein Zeitungsarchiv und blätterte stundenlang in unendlich langweiligen, bedruckten Papieren herum und stieß auf Fotos von Wasserleichen, Phantombildern von Bankräubern und Porträts von flüchtigen Kriminellen. Doch keines der Gesichter passte zu meinem Klienten. Die Detektivin saß noch immer in der Hotellobby, als ich ihr wütend von meiner Exkursion berichtete. Dann muss ich mich getäuscht haben. Ist auch nicht so einfach. Ich sehe so viele Gesichter täglich. Naja, tut mir leid. Ist das alles, was Sie mir zu berichten haben? Also, wenn Sie mich nachher in Ruhe lassen, sage ich Ihnen, dass der Mann einen Dachschaden hat. Und ich sage Ihnen auch, weshalb ich darauf komme. Vermutlich stellt sich das auch wieder als Irrtum heraus. Der Mann hat vor 2 Tagen versucht, ein Billett für den Bus zu lösen. Doch er stand nur ratlos vor dem Billettautomaten und dann sah ich, wie er Tränen bekam. Nur meine Güte, wer bekommt schon Tränen, wenn ihm das Kleingeld ausgeht? Wo stand der Billettautomat? Nächste Querstraße links, dann alles geradeaus, direkt gegenüber dieser Galerie, wo gerade Picasso gezeigt wird. Also ich mache mir ja nicht viel aus Kunst, aber interessant ist es schon, wie dieser Glatzkopf die Frauen reihenweise dazu brachte, sich auszuziehen. Es dauerte 1 Stunde, bis ich den Automaten fand. Ein etwas schwerfälliger Herr versuchte gerade einer etwas schwerfälligen Dame zu erklären, mit welcher Taste man zu welchem Papierstück gelangte. Das ist ganz einfach. Wenn Sie in die rote Zone fahren wollen, müssen Sie die Nummer 8712 drücken. Nein, nein, Moment mal. Es genügt, wenn Sie die rote Taste drücken. 7,50 Franken. Nein, nein, das ist zu teuer. Ah, hier, grüne Zone und Altersrabatt. Sind Sie vielleicht auch noch schwerhörig oder gehbehindert, dann müsste man noch eine Taste drücken. Ich bin gesund. In Wien ist das viel einfacher mit den Automaten. Aber da fahre ich auch nie mit der U-Bahn, wegen der Polizei. Sie meinen wegen der Verbrecher in der U-Bahn? Nein, nein, wegen der Polizisten in der U-Bahn. Vor 5 Jahren wurde ich einmal verhaftet, weil ich laut geschrien habe, als einer seine Waffe zückte. Ich hasse Schusswaffen und ich mag keine Polizisten. Wenn das so ist, sollten Sie alle Tasten aufs Mal drücken. Das kostet 475 Franken. So viel für eine Fahrt nach Grünwil? Normalerweise wird eine Beamtenbeleidigung einiges höher bestraft. Genau. Ein Nachtessen mit einem diensthabenden Beamten. Dagegen ist sogar lebenslänglich ein Klacks. Jetzt reicht es aber. Mischen Sie sich nicht ein, Maloney. Diese Dame möchte nach Grünwil. Eine dieser Touristinnen, zu dämlich, um einen Automaten zu bedienen. Aber für eine Beamtenbeleidigung reicht's allemal. Ich bin keine Touristin. Ich bin von hier, aber ausgewandert. In Wien fahre ich nur mit dem Auto. Da brauche ich keine Automatenkenntnisse. Aber hier sind die Taxis so teuer, dass ich meine ganze Rente auf dem Rücksitz verfahren würde. Sie bringen mich auf eine Idee. Was denn, Maloney? Möchten Sie mit der Dame Taxi fahren oder mit ihr zusammen einen Kurs in der Volkshochschule belegen? Wie werfe ich mein Geld richtig in einen Automaten? Jetzt reicht es mir. Ich fahre schwarz. Sie sind verhaftet. Wie bitte? Schwarzfahren ist kein Kavaliersdelikt. Aber ich fahre ja gar nicht. Ich stehe hier nur herum. Schwarz stehen ist auch kein Kavaliersdelikt. Die Dame rannte schreiend weg. Ich drehte mich leise um und ging zurück in das Hotel. Die Detektivin saß noch immer tatenlos herum. Ich steckte ihr einen Hunder dazu. Sie nickte begeistert und folgte mir. Endlich ein richtiger Auftrag. Wonach suchen wir eigentlich? Nach einem Wagen, der seit 3 Tagen im Parkverbot steht. Wieso im Parkverbot? Vielleicht auch nicht im Parkverbot, aber er hat garantiert einen Bußenzettel unter der Windschutzscheibe. Und wem gehört der Wagen? Meinem Klienten. Ach, ich möchte auch einmal einen Klienten haben. Och, muss das schön sein? Ich kann mir Schöneres vorstellen. Hat Ihr Klient vergessen, wo er seinen Wagen parkiert hat? Ich wusste gar nicht, dass Leute mit solchen Problemen zu Schnüfflern gehen. Mein Klient hat sein Gedächtnis verloren. Er weiß nicht einmal, dass er einen Wagen hatte. Sie haben ihn aber gesehen, wie er ratlos vor einem Billettautomaten stand. Also hat er vermutlich nie öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Toll, wie Sie das machen. Richtig wie dieser Sherlock Holmes. Naja, ich bin mehr der intuitive Typ. Ich werde meine Fälle mit Gefühl lösen. Ich riet ihr, möglichst bald einen Berufsberater aufzusuchen. Wir stapften durch den dichten Verkehr, sahen uns viele, viele parkierte Autos an und wurden nach 2 Stunden fündig. Die Polizei war gerade dabei, den Wagen abzuschleppen. Ich notierte mir die Nummer und schon wenig später hatte ich die mögliche Adresse und Telefonnummer meines Klienten. Ich zog es vor, persönlich vorbeizuschauen. Eine jüngere Frau empfing mich ganz in Schwarz. Mein Vater? Nein, der lebt schon lange nicht mehr. Tragen Sie deshalb schwarz? Nein, das ist wegen meines Mannes. Er ist vor ein paar Tagen bei einem Unfall gestorben. Wie sah Ihr Mann aus? Geschrumpft. Sein Büro explodierte und brannte völlig aus. Und wie sah er vorher aus? Weshalb fragen Sie? Wer sind Sie? Maloney, Privatdetektiv. Von der Versicherung? Schon möglich. Wie sah Ihr Mann aus, als er Sie noch glücklich machte? Ich habe ihn geliebt. Obwohl er 30 Jahre älter war als ich. Und obwohl er fast nie zu Hause war. Und obwohl er fast nie mit mir gesprochen hat. Und obwohl er keine Kinder wollte. Und obwohl mir alle sagten, dass ich nicht ganz bei Trost sei. Ich habe ihn geliebt. Dann war Ihr Mann über 50. Ja. Groß, ein wenig rundlich, dunkel gefärbte Haare und ein starker Bartwuchs. Meinem Mann gehörte die Möbelfirma Möbius. Hat er eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen? Ich habe keine Police gefunden. Sie ließ mich in das Haus und zeigte mir ein Foto ihres verstorbenen Mannes. Ich sah die schlechten Zähne meines Klienten. Er lächelte erfolgreich und dynamisch. Also doch kein Bankräuber, dachte ich, nur ein toter Möbelfabrikant. Das konnte heiter werden. Bei der Polizei suchte man 1 Stunde lang nach der Akte Möbius. Man fand während der Suche 3 tote Mäuse, 2 Lottozettel und die Reste einer Mahlzeit, die fein säuberlich in einem Aktenschrank verstaut worden waren. Die Pizza war sogar unter P abgelegt, aber eine faule Tomate fand man unter F, was für einiges Kopfzerbrechen sorgte. Es hat alles seine Ordnung, Maloney. Vermutlich gehören die Speisereste zu einem Mordfall und sind Beweise, die wir später in der Gerichtsverhandlung benötigen. Der Mageninhalt ist wichtig, Maloney. Ich habe schon immer gewusst, dass Ihr Beruf unappetitlich ist. Das Polizeipräsidium, ein beschaulicher Ort, wo sich Verbrecher ergeben und sich Zeugen übergeben. Möbius, sagte sie, das war doch diese Bratwurst, oder? Genau, hier haben wir es. Büro ausgebrannt, Leiche verkohlt. Auf einem Gaskocher in einer kleinen Pfanne fand man Spuren einer gebratenen Wurst. Der Mann hatte Hunger und war nicht vorsichtig. Zuerst die Wurst und dann der Mann. Alles verkohlt, Maloney. Dann war es ein Unfall. Oder wollte er sich mit der Bratwurst das Leben nehmen? Es hat niemand eine Explosion gehört. Aber es muss eine Explosion gegeben haben. Das Büro war völlig zerstört. Und die Leiche wurde einwandfrei identifiziert? Was heißt schon einwandfrei, Maloney? Es war das Büro von diesem Möbius. Seine Frau sagte, dass er im Büro war, als der Brand ausbrach. Also muss es Möbius gewesen sein, der gebraten wurde. Wie viel Geld hat Möbius hinterlassen? Schulden, Maloney, nichts als Schulden. Seine Fabrik stand kurz vor dem Konkurs. Möbius suchte einen Teilhaber, fand aber niemanden, der das marode Unternehmen retten wollte. Wenn Sie mich fragen, wollte der Mann die ganze Fabrik in die Luft jagen und die Versicherungssumme kassieren. Dabei muss etwas schiefgelaufen sein. Er kratzte sich am Kopf und bohrte anschließend in beiden Ohren. Als er auch noch begann, seine Nase zu schneuzen, suchte ich das Weite. Unterwegs aß ich eine Bratwurst und dachte an die Leiche im Büro. Ich besuchte Frau Möbius und machte mit ihr einen Ausflug in ein Hotel. Hey, was soll das? Ich bin trauernde Witwe und kein Freiwild. Ich suche keinen Mann. Ich brauche kein Abenteuer, schon gar nicht mit Ihnen. Ich dachte, Sie stehen auf reifere Herren. Mein Mann war in jeder Beziehung außergewöhnlich. Sie aber sind Durchschnitt. Ich möchte gehen. Sie bleiben und kommen mit. Ihr Mann lebt, Frau Möbius, hier, im Hotel. Das ist ein fieser Trick, um mich weich zu kriegen. Sie sind herzlos. Ich habe meinen Mann geliebt, so wie ich nie einen Menschen geliebt habe. Ich weiß, dass ich ihm nicht viel bedeutet habe. Er dachte immer nur an seine Fabrik. Und die stand kurz vor dem Konkurs. Höchste Zeit also für einen eleganten Abgang. Er hat sich nicht umgebracht. Da gebe ich Ihnen recht. Wer aber war die Leiche im Büro? Was für eine Leiche? Wenn Ihr Mann noch lebt, dann starb ein anderer in den Flammen. Mein Mann lebt nicht mehr. Er hätte sich sonst bei mir gemeldet. Ich möchte jetzt gehen. Ich muss noch einkaufen. Ich brauche das. Einkaufen ist besser als trauern. Meine Kreditkarte hat mir schon über manche Krise hinweggeholfen. Ich dachte, Ihr Mann sei pleite gewesen. Na und? Solange die Kreditkarte noch gültig ist, nütze ich das auch aus. Es kann mir niemand verbieten, durch die Bahnhofstraße zu gehen und zu trauern. Ich packte sie am Ärmel, was Schreie und Fußtritte auslöste. Sie traf mich am Schienbein. Es tat höllisch weh. Es gelang mir jedoch, Frau Möbius in Schach zu halten. Gemeinsam erklommen wir die Stufen bis zum Zimmer, in dem mein Klient zusammen mit der Tasche voll Geld wartete. Frau Möbius konnte ihr Glück nicht fassen. Brombeer, du lebst? Ein Wunder. Was soll das? Schaffen Sie mir die Frau vom Hals. Ich habe Ihnen nicht den Auftrag gegeben, eine von der Straße zu holen. Ich brauche das nicht, verstehen Sie? Aber Brombeer, ich bin deine Frau. Erkennst du mich nicht? Meine Frau? Maloney, was soll das? Ich kenne die Frau nicht. Abwarten. Irgendwann macht es Klick und alles ist wieder da. Genießen Sie das Wiedersehen. Schon bald werden Sie sich im Gefängnis nach solchen Momenten sehnen. Wieso im Gefängnis? Hat mein Brombeer etwas angestellt? Das Geld. Verdammt, ich habe es gewusst. Ich habe eine Bank überfallen. Stimmt es, Maloney? Nein. Sie haben einen Mann ermordet. Vielleicht wollte er bei Ihnen einsteigen, Ihnen Geld geben. Vielleicht haben sie ihn bestohlen. Auf alle Fälle sprengten sie ihn in die Luft. Sie hauten ab, zusammen mit der Tasche voll Geld. Sie heißen Möbius und sind erfolgloser Möbelfabrikant. Möbel? Aber ich kann mich ja nichts erinnern an kein Sofa, kein Stuhl, Tisch, nichts. Auch diese Frau ist mir fremd, wie eine fremde Wohnung. Aber Brombeer, wir gehören zusammen. Du hast es für mich getan. Du wolltest nicht ohne mich abhauen. Komm, sag es, Brombeer. Du wolltest mit mir zusammen auf die Bahamas ein neues Leben beginnen. Ich habe dir Carlos Adresse gegeben. Was für ein Carlo? Carlo handelt mit Drogen. Er wollte Geld waschen lassen. Millionen. Du hast dich mit Carlo getroffen, Brombeer. Und ihn ermordet. Ich erinnere mich an nichts. Alles ist ausgelöscht. Muss ich ins Gefängnis für eine Tat, an die ich mich nicht erinnere? Das ist doch unsinnig. Wie soll ich Reue zeigen für etwas, an das ich mich nicht erinnern kann? Ich werde dir helfen, Brombeer. Komm, schlaf mit mir. Hm? Danach wirst du dich wieder erinnern. Ich muss doch sehr bitten, offiziell ist Ihr Mann tot. Sie möchten doch nicht wegen Nekrophilie belangt werden. Warum nicht? Ich wollte schon immer mal etwas richtig Perverses tun. Schaffen Sie die Frau weg, Maloney. Sie ist schamlos. Ein Flittchen. Aua. Sag, dass du mich liebst, Bombert. Oh je. Jetzt erinnere ich mich wieder. Dann können wir diesen Fall endlich abschließen. Lassen Sie uns alleine. Gib ihm Geld, Brombeer. Du siehst doch, dass er bestechlich ist. Wo sie recht hat, hat sie recht. Also gut, hier sind 50 Franken. Verschwinden Sie. Oh, er ist wieder der alte Brombeer. Geizig und uncharmant. Ich liebe dich. Dann beeilen Sie sich aber. In genau 10 Minuten wird Brombeer verhaftet. Geizkragen mag ich nicht. Soll ich ihn erschießen? Soll ich dir dabei helfen, Brombeer? Ehe sie mich ins Jenseits befördern konnten, knallte ich meinem Klienten eine linke gerade in den Magen. Frau Möbius schrie laut auf und traf mich erneut am Schienbein. Ich tanzte im Zimmer herum und brach in indianisches Kriegsgeheul aus. Das reichte. Die beiden gingen in die Knie und baten mich, mit dem Gesang aufzuhören. Als die Polizei eintraf, saßen sie friedlich nebeneinander auf dem Bett. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann im Hotel.